Es ist Sommer und Geschehen am Strand, die Sonne knallt, wir verbrennen uns die Füße, Sand, alle Frauen sehen heiß aus, so blau wie die Brand. Wir schauen auf die Sterne, Kinos mit dem Bier, der Kaffee. Es ist Sommer und Geschehen am Strand, die Sonne von den Zehen bis zur Stirn. Thank you. kennen sie die nicht mal. Je suis trop chaud. I'm not sure if I'm going to be a person. I'm not sure if I'm going to be a person.